Ende 1966 inszenierten sie, kann man doch direkt so sagen, den Skandal von Straßburg als eine Intervention in die verzögernde, in Frankreich sich stauende Studentenunruhe dort. Und mit diesem antispektakulären, anti-spektakulären, weil es selbst Spektakelqualität schon bewusst, absichtlich hatte, als Spektakel ausnutzen für einen bestimmten publizistischen Coup, diesen Skandal, den ich jetzt nicht näher schildern will. Diese Broschüre ist wohl den meisten bekannt, weil wir hier jetzt in Frankfurt mindestens zweimal Kurse gemacht haben, einmal gemacht und einmal nur versucht. Und weil das dann abprallte und auf sehr, sehr frostig begegnet worden ist beim zweiten Mal während dieser famosen Studiengebührenbewegungskampagne. Da wollte man also nichts vom Elend des Studentenmilieus hören und der situationistischen Kritik daran. Und deswegen will ich jetzt nicht auf diesen Skandal eingehen. Das ist hier eigentlich bekannt und viele haben es auch gelesen, diese Broschüre. Und die machte die ein Stück revolutionäre Weltliteratur geworden inzwischen auch und war mit einem Schlag der Punkt, wo die SI eine Weltbekanntheit erreicht hat. Das ist sehr häufig dann übersetzt worden weltweit. Und darin haben sie vor allem gegen die besondere Staatshörigkeit des Studenten, wie sie damals sagten, und die besondere, spezifische, infantile Mündelhaftigkeit der Studenten gegenüber den spektakulären Theoriemoden und der Kulturindustrie, das haben sie da provokativ herausgearbeitet. Aber nur um ihre Sicht in einer sehr klotzigen, rotzigen Weise, in diesem provokanten Stil eben sozusagen vor aller Welt darzulegen, was das Spektakel heißt und was proletarische Weltrevolution in diesem modernisierten Stadium heiße. Und zu sagen, ihr Studenten, begreift euch als ein Partikel, als ein Segment dieses Proletarisierungsprozesses, ob ihr nun tatsächlich die ein oder anderen Führungskräfte werdet, Lohnabhängige, oder ob die meisten von euch prekarisiert werden oder ganz normal proletarisiert werden. Ihr seid nichts Besonderes, ihr seid nichts anderes, ihr habt eure Besonderheit, aber macht da eure theoretische Tätigkeit, bringt sie bei der theoretischen Praxis im Proletarisierungsprozess der Klasse des Bewusstseins Perspektive zur Geltung. Kurz darauf erschien Van Eygems Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen. Der französische Originaltitel ist mir jetzt nicht bekannt, der war also nicht so jugendbewegt gerichtet. Und 1967 dann, genau 100 Jahre nach Marx' Kapitalband 1, war De Boers Spektakel, Gesellschaftsspektakel, Buch draußen und wie es hieß, das meistgeklaute Buch in den linken Buchhandlungen. Und die kurz darauf kam dann in eine Allianz mit den sogenannten Enragés, also so wütende oder rasende, nannten sie sich in Anlehnung an den äußersten linken Flügel der französischen Revolution, 1793 rum, die in Nanterre und verschiedenen Universitäten eben so lange bohrten mit Angriffen auf besonders linke Profs, linke Soziologen, die damals das Verschwinden des Proletariats entdeckten oder die Unfähigkeit des Proletariats jemals irgendwie was Revolutionäres zustande zu bringen und so. Die wurden systematisch mit Eiern, Tomaten und Argumenten auch, Rhetorik bombardiert. Und 1968 ging das dann über, diese ganze Impulsgebung, die wirklich hektisch und kann man sagen wirklich rasend war, von diesen winzigen mikrologischen Grüppchen, den Enragés und den Situationisten, dass die Bewegung der Besetzungen in ganz Frankreich, ausgehend von der Besetzung der Sorbonne dann in Paris, sich wie ein Flächenbrand entwickelte. Ich will das jetzt nicht näher darstellen, das ist oft, ist inzwischen doch oft genug getan worden, und nächstes Jahr steht uns ja das Spektakel von 68, der Jahrestag wieder bevor, und da kann man dann dazu was im Einzelnen machen. Nach dieser 68er Rollback-Konterrevolution, wobei wohlweislich auch Rollback gegen diese Bewegung der Fabrikbesetzungen, wo die Schlüsselzonen der französischen Wirtschaft also in einem noch nie so dagewesenen proletarischen Bemächtigungszugriff auf die größten Betriebe in Frankreich eben einige Wochen lang auch die Möglichkeit aufscheinen ließen, eine proletarisch-kommunistische Revolution in Richtung totale Räteherrschaft hinzukriegen. Das war das Bestreben der Situationisten und Enragés in dem Rat für die Aufrechterhaltung der Besetzung, CNDO, in jener Bewegung. Das wurde, wie gesagt, nur möglich durch die, jetzt sage ich mal boshaft, die jahrelang wunderbar sich vernetzt und verkettet habenden linken Gewerkschaftsbürokratien und linken Parteien, KPF, Frankreich an der Spitze und so weiter, wurde das dann also möglich, dass das zurückgerollt wurde, die Leute wieder zur Arbeit getrieben wurden für ein paar für ein paar ökonomistische Zugeständnisse, dass also die Armee und vor allem die Armee der Bundeswehr, dass die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr nicht eingesetzt werden musste, womit de Gaulle drohte. Nach diesem Rollback und dieser Konterrevolution also gingen sie in eine komplizierte Selbstauflösungsphase über, die Situationisten, die ich hier auch nicht darstellen kann. Und letzten Endes haben sie 1972, nach dieser komplizierten Selbstauflösungs- bis Selbstzerschlagungsphase, vor allem die übrig bleibenden letzten Situationisten, und das waren hauptsächlich de Boer und zwei, drei Leute, die dann diese Broschüre über die Spaltung der SI geschrieben haben, die wahre Spaltung, das ließen sie darin kulminieren, dass sie sich jetzt wieder historisch-materialistisch versuchten, als Situationisten in ihrer Zeit ganz strikt zu erklären. Und das Postulat gipfelte bemerkenswerterweise darin, dass sie die Konkretisierungsarbeit der Spektakelanalyse forderten und postulierten als explizit Weitertreiben der Kritik der politischen Ökonomie über diese bloße Anklage gegen die Ware und die Warengesellschaft hinaus. Und als Probestückchen dafür wurde in dieser Broschüre auch schon die Theorie von den Führungskräften als sehr, würde ich auch sagen, zu aktualisierendes Stück fetischismuskritische Klassenanalyse, die auch Teile von Bourdieus Leistung dann einige Jahre später mit diesem feinen Geschmäcker oder wie es heißt, schon phänomenologisch empirisch vorwegnahmen und so. Das wird also, da ist sozusagen das die Krönung dieser ganzen Existenz der SI als eine theoretische Initiative für eine proletarische Revolution, als deren Teil sie sich sahen. Sie verabschiedeten sich sozusagen aus ihrer Zeit, indem sie sagen, künftig sind die Situationistinnen überall. Aber die Aufhebung, kann man dazu sagen, es mag ja gewesen sein, dass viele Leute jetzt vor allem in Italien dann bei dieser revolutionären Situation in Italien durch das Spektakel des Terrorismus dann wieder abgewürgt worden ist, ein paar Jahre später, dass da sehr viele Leute herumsprangen oder arbeiteten auch an dieser revolutionären Gärung, die sich als situationistisch verstanden oder situationistisch praktizierten, ohne es zu wissen. Nur die Aufhebung der SI, auf die SI aus war, eine richtige Aufhebung im hegelischen Sinne dieser situationistischen Internationale, kann man sagen, die ist nicht gelungen, die ist unabgegolten geblieben und diese Selbstkennzeichnung als die SI in ihrer Zeit könnte man so zusammenfassen in ihren Worten, die SI war lediglich darin erfolgreich, dass sie die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, ausgedrückt hat. Die SI gehörte selbst zu diesem Negativen, dieser Schattenseite dieser Gesellschaft. Letztlich handelt es sich darum nicht um eine Theorie der SI, sondern um die Theorie des Proletariats in jener Zeit. Und das müsste dann den Streitpunkt sofort hergeben, auch dafür, was soll in einer Fetischkritik mit diesem maximalistischen Anspruch und mit dieser mikrologisch-minimalistischen Technik der Kritik des Alltagslebens in Theorie und Praxis, was soll da das Setzen auf das Proletariat als möglicher Klasse des Bewusstseins und als möglichen Subjekt des Übergangs zur kommunistischen Produktion und Verteilung? Soweit jetzt, tut mir leid, aber vielleicht, also dir gegenüber möchte ich mich entschuldigen. Kein Problem. Jetzt kommen wir zu der ganz negativen Seite, nämlich den blinden Flecken und so.